As Amaya Trin Zapatistas remember through armed struggle a forever history as the original inhabitants of the territory of Chiapas, as the women of Afghanistan do not forget who trained the terrorists whom the U.S. now calls enemies. I remember. Unser Quilombo heißt heute Anarchist People of Color. Eine Episode von Radio Chiflado. Anarchism to me is jazz improvisation. Der Anarchismus in den USA spiegelt sich auch heute noch weiterhin in der allgemeinen Situation der US-amerikanischen Gesellschaft nieder. Stark geprägt durch ein ziemlich pragmatisches, ja scheinbar gleichgültiges Verhältnis Sachen und Menschen gegenüber, sozusagen durch eine schwache Objektbeziehung, neigen auch viele anarchistische Gruppen zu einer eher individualistischen Orientierung, verbunden mit der eigenen Mobilität, die innerhalb der Gesellschaft verwurzelt scheint. When white people fight against white people, they say it's world war. You know, I didn't involve in the war, you know. I was in the Caribbean drinking coconut water and reggae music, and I hear it's a world war. But you see, when the Africans kill the Africans, you hear it's a tribal war. Screw the Babylon, watch them. Yeah. Police brutality is still a big issue in the United States. Understand your enemy. There are thousands of cases reported annually of police misconduct. This goes out to Timothy Stansberry, and all victims of police brutality. Skunt. It's time this comes to an end. Them shoot at us, turn around and deny it. People on the streets are dying. We must come together, fight oppression and put the pressure on them people, on the system up that tries to diss us, tries to hurt us and try to kill us. Das erscheint als eine der Erklärungen für die Vielfältigkeit anarchistischer Gruppen, wo bei den meisten die eigene Autonomie und die persönliche Freiheit, eine vorübergehende anarchistische Form des Zusammenlebens, erst ermöglichen sollen. Ja, die Voraussetzung dafür, sich nur in vorübergehenden, sogenannten temporären autonomen Zonen findet. Das erklärt den zeitweiligen Erfolg der Gruppen wie Crime Think, die das vorübergehende Aussteigen aus der Gesellschaft und die individuelle, augenblickliche Bedürfnisbefriedigung als den neuen Anarchismus und Armut und Obdachlosigkeit als revolutionäre Haltung verklären. Veränderung allenfalls als Selbsterfahrungstrip. Auf der anderen Seite ist hier auch der Anarchokapitalismus zu Hause. Beide Seiten eines extremen Liberalismus, der sich nicht oder nicht mehr um soziale Utopien, um gesellschaftliche Emanzipation, geschweige denn um eine revolutionäre Veränderung, Gedanken zu machen braucht. Das Wenige, was anders ist, erscheint umso interessanter. Ihr seid zum einen kurz die Nordöstliche Föderation der Anarcho-Kommunisten, NEFAK, erwähnt, die seit etwa 8 Jahren existiert und zur internationalen libertären Solidarität gehört, wo sich plattformistisch orientierte Gruppen wie Zabalassa aus Südafrika oder die irische Workers Solidarity Movement organisiert haben. My peace, my soul, and never let a crooked cop's family sleep. And you'll never find peace, even in retirement. Like Amadou Diallo, cops have turned into firemen. I give your children lying in the sleeping hypnosis. Nightmares about drowning in the ocean of roaches. Molested by dead bodies full of worms and locusts. But the insects are nothing when the judgment approaches. Call my spirit the coldest. You say that I'm bitter, but I'm sick of cops calling me a spick and a nigger. And you pigs probably won't get the message I write you. Cause the industry is racist, motherfuckers. Europeans is going into other people's space and manipulating that space. White supremacy affects all of us in every aspect of life. White supremacy is in entertainment, it's in politics, it's in religion, it's in sex, it's in industry, it's all of them. Ein besonderes Kapitel aber gehört Anarchist People of Color, wobei People of Color nicht Weiße meint, sondern sich in einem emanzipatorischen Kontext auf die Schwarzen, die Indianer und die Mittelamerikaner in den Ghettos der großen Städte und als Landarbeiter des Südwestens bezieht. In diesem Zusammenhang steht Weiß als die politische und ökonomische Vormachtstellung über die Jahrhunderte durch Kolonialismus und Imperialismus gewaltsam durchgesetzt und immer noch als das Maß aller Dinge aktiv. Diese weiße Vorherrschaft, White Supremacy, fordert permanent auch eine weiße Perspektive des Denkens und richtet sich in seinem Anpassungszwang oft gegen die People of Color selber. Die erzwungene oder auch freiwillige Assimilation einzelner People of Color wird dann im Gegensatz als Acting White, weiß agieren, in Frage gestellt und fördert mitunter unfreiwillig komische Situationen herauf. So wurde der jetzige Präsident Obama zum einen von dem linken Establishment als weißer Redner disqualifiziert. Zum anderen warf ihm seine jetzige Außenministerin Hillary Clinton vor, nicht weiß genug zu sein, um von allen gewählt werden zu können. Well, I can blame it on my father, who came from Mexico at the tail end of the revolution. And every night over dinner he would talk about seeing Zapata come into the capital with the campesinos, and everything was wonderful. And that put the idea in my head of I want a revolution right here. Anarchist People of Color ist eher ein Netzwerk denn eine feste Organisation. Wenn auch bei größeren Versammlungen oder Demonstrationen sogenannte APOC, also Anarchist People of Color Blöcke auftauchen und sich in der Praxis an Handlungen der direkten Aktion orientieren. Martinez is an author and educator with 6 books published on social justice movements in the Americas. She is best known for her bilingual volume, 500 Years of Chicano History. Ms. Martinez is the co-founder and executive. In der Öffentlichkeit bekannt und dort für gehörige Verwirrung sorgen, wurde ein Text von Elizabeth Bettita Martinez, Autorin und Vertreterin der Chicanisma, des Chicana-Feminismus, Where Was the Color of Seattle? Warum der Kampf so weiß war? Und erinnert unter anderem auch an manche Berichte von Weltsozialforen, wo vorwiegend Weiße über die Unterdrückung und Ausbeutung der vorwiegend People of Color sprachen und enttäuscht und geradezu beleidigt reagierten, wenn letztere ihnen sagten, dass die Expertinnen in solchen Fragen sie doch wohl eher selber seien. Anarchist People of Color ist auch der Versuch, die verschiedenen Strömungen des sogenannten indigenen Anarchismus in den USA zusammenzubringen. Sie berufen sich auf Ricardo Flores Magón oder Paxedes Guerrero, gleichermaßen wie auf Lucy Parsons und Luisa Capetillo, der Autorin und Anarchistin aus Puerto Rico. Lorenzo Comboa Urban, Aktiver von Anarchist Black Cross Netzwerk, oder Ernesto Aguilar, der 2001 durch die Mailingliste und Website Illegal Voices eigentlich das praktische Fundament für Anarchist People of Color legte, sind die wohl bekanntesten in der momentanen Auseinandersetzung, wobei die Bewegung dezentral und äußerst vielfältig erscheint. Listen to me. How do you legislate, brother, when you free one man and try to chain up the other? Tell me, legislator. How does your heart feel late at night? I said the means don't have to justify the ends. Any means that is necessary to bring freedom. You use that mean. We are not, you know, violent. Or, you know, we're not preaching a one way to freedom. There's no specific way to freedom. We have to do it as it comes. Free, free, black me. I am the woman of the ghetto. Nach dem Grundverständnis der Anarchist People of Color ist es ein Netzwerk von rassistisch Unterdrückten, die sich gegen die unendlichen Unterdrückungen auf der Welt zur Wehr setzen und in der Praxis mit Individuen und Gruppen zusammenarbeiten, die gegen Rassismus, Sexismus und der Autorität des Staates kämpfen, ohne selbst dabei zu separieren. Das Netzwerk will sich selbst einen Raum schaffen, um für sich autonom als Anarchist People of Color die Folgen der Sklaverei, des Kolonialismus und des weiterherrschenden Rassismus zu erkennen, um mit Anarchisten und Anarchistinnen der Welt nach Möglichkeiten zu suchen, dies abzuschaffen. Es liegt an uns anderen, für uns selbst, bei uns ähnliche Fragen zu stellen und bereit sein, dies auch zu ändern. Das, so wird es zumindest von Teilen der anarchistischen Bewegung formuliert, könnte der Weg sein zu einem nicht neuen, eher modernen Anarchismus, wie er zum Teil schon fast hymnenhaft von einigen in der indigenen Bewegung der Zapatisten und Zapatistinnen in Chiapas gesehen wird. In den vergangenen Jahren, als die Sklaverei noch Ketten und Peitsche statt Uniform und Streifenwagen brauchte, hatten wir Sklaven zwei Plätze für uns, wo wir sein konnten, in Zenzala oder dem Quilombo. Zenzala war eine kleine Hütte, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Dort wurden die Kinder geboren und dort hüteten wir unsere Sprache und unsere Kultur. Quilombo waren Orte, die wir, die entlaufenen Sklaven, geschaffen hatten. Der größte war Palmares, 20.000 bis 30.000 entkommene Sklavinnen und Sklaven, in 11 Dörfern aufgeteilt. Auch Indigene und arme Weiße lebten dort und nahmen an den täglichen Entscheidungen teil, wie wir alle. Die Palmarinos lebten für etwas, für ihre Freiheit und ihre erkämpfte Autonomie. Und als die Orte niedergebrannt wurden, starben sie als freie Menschen. Wir nennen uns heute Anarchisten. Wir sagen, dass wir das Ende aller Ketten wollen. Unser Quilombo heißt heute Anarchist People of Color. Und wir wollen nichts über die Befindlichkeiten der Weißen, auch der weißen Anarchisten, wissen. Wir wollen etwas erfahren über unsere koreanische Schwester, unseren Bruder aus Guatemala, über die Kämpfe in den Barrios und das Leben in Mexiko. Wir haben keine Lust, die Weißen zu überzeugen, weil die Weißen nie erfahren haben, was wir erfahren haben. Es ist so, als würden wir den Chefs die Vorzüge des Anarchismus erklären wollen. Wir haben keine Lust dazu, es sei denn, sie wollen keine Chefs mehr sein. To pigs will be kids for no apparent reason. We acted on the defense while battling the precinct. The system won't respond to your truth and facts. Their arms have been worn, retaliate and shoot back. They shoot at us, turn around and deny it. Lighter. People lighter. On the streets are dying. We must come together, fight oppression and put the pressure on the system that tries to diss us, tries to hurt us and try to kill us. We don't win, we fight again. We gon' fight until the end.